Hallo, Ladies and Gentlemen. Geil, dass ihr wieder dabei seid. Ja, einige von euch werden sicherlich schon mitbekommen haben, die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen die Journalisten von Netzpolitik.org wegen Landesverrat. Le Floyd alias Florian Mundt dürfte einer der bekanntesten deutschen Blogger sein. Nicht etwa, weil er der Beste wäre, sondern weil er einer jener Videoblogger ist, die sich im Laufe der Zeit einen Namen gemacht haben. Sein YouTube-Kanal hat über 1,1 Millionen Abonnenten und wer so viele Follower hat, schafft es auch bis ins Bundeskanzleramt zu Frau Merkel. Und natürlich hat auch Le Floyd sich diese Woche mit den Ermittlungen zu Netzpolitik.org befasst. Doch Della Ruhm bleibt die Ausnahme, auch deswegen, weil die meisten Blogger kaum größere Reichweiten erzielen und daher kaum oder gar nicht davon leben können. Laut einer 2013 veröffentlichten Studie thematisieren die meisten der rund 50.000 deutschen Blogs nicht Mode, Kosmetik oder Shopping, wie man gemeinhin annehmen könnte. Das sei erstaunlich, so der Blogger Tobias Gillen, der selbst über Technik und Medien schreibt. Tatsächlich ist rausgekommen, dass die Top 10 an erster Stelle erstmal Heim und Garten, Erotik und Liebe und Gesundheit und Ernährung sind. Das sind zumindest laut der Studie so die Top 3 der Themen, über die am meisten geschrieben wird. Dass über bestimmte Themen häufiger geschrieben wird, so Tobias Gillen, liege sicher auch daran, dass sich die Blogger bei derlei populären Themen mehr Reichweite und Einnahmen versprechen. Denn nur wenn die Leserschaft groß genug ist, schalten Werbekunden Anzeigen. Gillens eigener Blog Basic Thinking wird 350.000 Mal pro Monat angeklickt. Diejenigen Blogs, die sich mit Politik oder Medien befassen, haben es oft schwerer. Stefan Niggemeier, einer der wohl bekanntesten Medienkritiker Deutschlands, kann zum Teil von seinem Blog leben. Niggemeier kritisierte vor einigen Jahren allerdings, dass es zu wenig originäre Inhalte, also selbst recherchierte Geschichten gebe. Zugespitzt gesagt, ein Blogger schreibt vom anderen ab. Tobias Gillen sieht es auch so. Was grundsätzlich nichts Schlechtes ist, weil mit jedem Beitrag, der einen anderen Beitrag wieder aufgreift, gewinnt ein Thema in der Regel halt neue Aspekte. Ne? Das heißt, es ist nicht per se kritikwürdig. Nur was man natürlich auch beachten muss, ist, dass originärer Content in der Regel halt wirklich viel Aufwand ist und dass sehr viele Leute ihr Blog aus Hobbygründen betreiben. Die Ermittlungen gegen Netzpolitik.org würden aber nicht dazu führen, dass sich die Blogger einschüchtern lassen, meint Gillen. Es gäbe eine große Solidarität in der Szene. Eine Reihe von Bloggern haben die brisanten Dokumente gespiegelt und nun selbst Anzeige gestellt. Der Berliner Journalist Johnny Häusler, Mitbegründer der Internetkonferenz Republika und seit 2001 mit seinem Blog Spreeblick online, sieht die Lage nüchtern. Blogs könnten natürlich nur so gut und wichtig sein wie die Autoren, die dahinter stehen. Und nicht alle Journalisten, die bloggen könnten, täten es. Es gibt die Möglichkeiten, und sich darüber zu beschweren, dass man Themen nicht mehr unterkriegt, ist Quatsch, weil man kann sie ins Netz setzen und wenn sie wichtig sind, werden sie auch gelesen werden. Es stellt sich aber auch die Frage nach der Rolle von Bloggern. Da ist nicht immer klar, in welcher Funktion jemand auftritt, ob nun als Aktivist oder als Journalist. Das sei aber auch schon früher so gewesen, sagt Henrik Zörner vom Deutschen Journalistenverband. Gerade im Falle von Netzpolitik.org sei das aber unproblematisch. Diejenigen, die sowas den Netzpolitik-Leuten vorwerfen, haben offensichtlich vergessen, dass auch Journalisten von renommierten, konventionellen Medien in den 70er und 80er Jahren beispielsweise überhaupt keine Probleme damit hatten, sich als Journalisten mit einer bestimmten politischen Haltung zu outen. Das ist heute sicherlich nicht mehr so üblich, aber ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Journalisten mit einer Haltung antreten und diese Haltung auch bekannt machen. Und doch, der Blick auf Netzpolitik.org verstellt die Tatsache, dass die allermeisten Blogs in Deutschland publizistisch kaum relevant seien, zumindest was den politischen Journalismus betrifft, meint Zörner. Eine stärkere Professionalisierung und auch das Erstellen von mehr eigenen, originären Inhalten wären in jedem Fall wünschenswert.